Der Tee zur Sendung heißt Ewiges Glück. Mhm. Teeausstatter Jäger, mein Teeausstatter. Und das ist keine Werbung. Mhm. Er steckt da nicht finanziell mit drin in der Sache. Aber es gibt manche Dinge, die kann man echt weitersagen. Teejäger, Wien gegenüber der Oper, ewiges okay. Glück. Mhm. Werde ich mir mal eine Packung kaufen. 5 Euro, Packung hält eine Zeit lang und schmeckt gut. Mhm. Na, schmeckt sehr gut, ja. Danke, Teejäger. Ja, vielleicht zeigen sich die noch erkenntlich, wer weiß. Na, sollten sie nicht. Na, sollten sie nicht. Na, dann steckt Geld in diese Senderei und das soll sie gerade nicht sein. Ah, okay. Also ich verdiene gut links in einem Beruf, mhm. ich verdiene mhm. gut in einem anderen Beruf rechts, aber dieser in der Mitte, was wir jetzt machen, ist völlig geldfrei. Mhm. Keine, sehr schön, keine ja. Interessensgruppe. Ja. Ja. Das ist schon gut. Ja, ich bekomme auch nichts bezahlt. Für unser Gespräch jetzt. Genau, muss man auch festhalten. Nicht? Das tut mir leid. In diesem Fall, weil du bist ja extra hergekommen. Okay. Ja, aber das macht nichts. Das mache ich ja gern. Hm. Man spricht ja gerne über seine Tätigkeit, nicht? Auch hin und wieder, ne? Wirklich? Macht man das schon gerne? Oder ist es ein bisschen also, so, muss halt leider auch sein? Nein, ich glaube, es gehört auch dazu. Nicht? Ich glaube, die Steuerzahler sollen auch wissen, wenn man in der Forschung tätig ist, was wir tun. Und es, die Vermittlung des generierten Wissens in, keine Ahnung, jetzt einfacher Sprache mit Erklärungen und so, gehört, glaube ich, schon zu unseren Aufgaben. Auch wenn wir, wie du jetzt meinst, das nicht so oft tun und nicht gewohnt sind, unbedingt die Situation und so. Aber man muss sich darin üben und das auch wirklich annehmen und ja. Tun. Ich habe dir schon ein bisschen nachgespürt. Also es war nicht so leicht, dich hierher zu kriegen. Ja, aber das war nur Weihnachtsstress und gesundheitliche Probleme. Ach Gott, die Details. Ja, ich stelle dich einmal sauber vor. Und habe ich schon gesagt, dass es die 13. Ausgabe von Lob und Tadel ist, der Nein. Sendung ohne Untertitel. Mhm. Und ist heute Freitag, aber nicht der 13., das ist gut. Das ist gut, aber es ist die 13. Folge, was aber auch sicherlich nicht schadet. Ja. Zum Thema... Ja, wir dürfen das F-Wort sagen. Mhm. Flow. Genau, ja. Und schönes F-Wort. Flow. Manuela Marin, vielen Dank fürs Kommen. Mhm, gern geschehen. Du bist Grundlagenpsychologin an der Universität Wien. Genau. Hast in Graz begonnen, warst in Kanada, in Montreal, in England und bist in Wien. Genau, jetzt wirklich in der Grundlagenforschung und diese Grundlagenforschung ist einmal einfach nur wie in diesem Fall, wie tickt der Mensch? Genau, wir wollen verschiedene Arten von Wahrnehmungsprozessen verstehen, kognitive Prozesse. In unserem Fall hier in Wien haben wir einen Forschungsschwerpunkt auf der allgemeinen Psychologie, ein Teil davon zumindest, in der Ästhetikforschung. Was und empfinden Menschen als schön? Zum Beispiel, oder ja. Schier? Ja. Genau, ja. Genau, ja. Beides. Oder ein Aspekt als davon. Weder noch in der Mitte. Genau. Oder attraktiv. Also wir machen Forschung im Bereich Design, Kunstwahrnehmung. Ich bin die Musikpsychologin im Team. Also interdisziplinär. Verschiedene Bereiche werden da abgedeckt. Du bist die Musikpsychologin und du hast Wissenschaftlerin, eine... Wissenschaftlerin, ja. Ja. Musikwissenschaftlerin. Und Musikwissenschaftlerin. Genau. Und du spielst auch selbst... Ja, ich habe lang Klavier und Querflöte gespielt. Jetzt weniger, jetzt tue ich eher forschen, nicht selbst mehr so oft musizieren, weil einfach leider Gottes die Zeit fehlt und ja, ist ein bisschen schade, aber ich hoffe in der nächsten Zeit, dass ich wieder mehr selbst dazukomme, um zum Beispiel im Flow zu geraten, und beim Klavierspielen. Hast du das selbst erlebt? Absolut, ja. Deshalb habe ich diese Forschung gemacht. Das war wirklich so vor Jahren eben, habe ich diese Erlebnisse eben verspürt und wollte später halt, als ich dann die Möglichkeit hatte, selbst Forschung zu machen, das verstehen, was das eigentlich ist. Wir werden jetzt in dieser Sendung über dieses Thema Flow, aber eben speziell mit deiner Arbeit darüber bei Musikern sprechen. Genau. Ja. Du hast das nämlich untersucht. Genau. Was genau waren deine Fragen? Gut, die Teilnehmerinnen mussten, also das heißt Klavierstudenten und Studentinnen, mussten Fragebögen ausfüllen. Das war ja standardisierte Fragebögen, die erfassen, in welcher Intensität man im Flow zum Beispiel empfindet, aber auch andere Aspekte, wie zum Beispiel die emotionale Intelligenz. Das heißt, ich habe versucht, Flow in Zusammenhang mit Persönlichkeitsforschung in Zusammenhang zu bringen und zu untersuchen. Und ja, das war auch standardisierter Fragebogen, aber auch frei entwickelt, selbstentwickelte Fragen wurden da eben auch gestellt. Du hast gesagt, du hast selbst beim Musizieren Flow erlebt. Mhm. Und jetzt, wenn ich ein bisschen eben in mich grabe und mir denke, ich habe das sicherlich auch erlebt, habe aber kein englisches Wort dafür. Und kein deutsches Wort, oder? Richtig, ja, kein deutsches Wort dafür. Aber es gibt sehr wohl, wenn man ein bisschen nachdenkt, Ausdrücke, die halt einfach mehrere Worte brauchen. Genau, ja. Auf etwas drauf sein, in einem Zustand sein, völlig in der Sache gefangen sein. Genau. Das gibt es ja eigentlich auch schon immer auch in unserem Sprachgebrauch. Im Tätigkeitsrausch sein, könnte man auch sagen vielleicht. Wenn man Glücksrausch sein. Aber Glück ist so optional. Nein, Glück ist schon. Ist immer dabei? Ja, eigentlich schon. Ja. Es ist auch sehr, die meisten Leute, die in einem Flow-Zustand waren, empfinden nachher große Freude, Glück. Und daher gibt es ja auch einen Teil dieser Forschung, die halt leider Gottes ein bisschen, wie soll ich sagen, abdriftet und versucht nicht, jetzt gehen wir zurück zum mit dem Tee, nicht? Wie hat er geheißen? Ewiges Glück. Ewiges oder so. Glück, ja. Na, und Flow geht auch teilweise in die Richtung, ja, wo man versucht, eben den Leuten Glück zu verkaufen, teilweise auch, nicht? Durch Bücher und so weiter und so fort. Also wie je öfter man in einem Flow-Zustand ist, umso glücklicher ist man zum Beispiel, nicht? Das wäre eigentlich eine schöne Verbindung. Aber das sehe ich ein bisschen kritisch, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe es wirklich jetzt versucht, ohne Hintergedanken Geld damit zu verdienen, einfach die Prozesse zu verstehen und Persönlichkeitseigenschaften in Zusammenhang zu bringen mit Flow. Und in dem Fall halt die emotionale Intelligenz, weil emotionale Kommunikation in der Musik sehr wichtig ist, nicht? Man sagt ja oft, Musik, die Sprache der Emotionen zum Beispiel, also emotionaler Ausdruck und so weiter, ist ja bei Musikern doch, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt. Und das ist so die Verbindung, nicht? Warum emotionale Intelligenz und nicht was anderes zum Beispiel? Ob alleine oder mit mehr Leuten ist da jetzt nicht die große Frage. Nein, ich habe aber mit erhoben auch solche Art von Informationen, in welchen, also ob man jetzt allein spielt oder in einem Ensemble, ob das irgendwie den Flow-Zustand beeinflussen kann oder die Häufigkeit des Flow-Zustandes. Und da ist rausgekommen eigentlich, dass die bei Pianistinnen, das war ja jetzt eine ganz spezifische Musikergruppe, dass es da so ist, dass die schon am häufigsten Flow empfinden, wenn sie alleine spielen. Und sie üben ja auch meistens alleine. Nicht? Man hat ja Flow nicht nur bei Aufführungen, sondern auch während des Übens zum Beispiel. Wie hast du das erlebt? Du hast beim Üben auch. Beim Üben auch. Und was erlebt man beim Flow als Musikerin? Ja, es ist so, also nicht nur als Musikerin, es ist ja auch bei Sportlern kommt das vor, bei jeder Art von Tätigkeit. Also auch, wenn du vielleicht Interviews führst, wirst du in einem Flow-Zustand sein oder ja, jede Art von, eigentlich, ja, wirklich jede Art von Tätigkeit. Man darf da gar nichts jetzt ausschließen, kann Flow induzieren. Aber es ist so, dass es eben verschiedene Dimensionen gibt, die eben dieses Flow, diesen Flow-Zustand eben beschreiben. Zum Beispiel, dass man die Zeit vergisst. Dass die Zeit verfliegt, ein unterschiedliches Zeitempfinden. Dass man eins wird mit der Tätigkeit, dass man richtig verschmilzt mit der Tätigkeit. Dass man hochkonzentriert ist und auch teilweise sehr gute Leistungen bringt. Das heißt, es muss so eine Balance zwischen Fähigkeiten und Herausforderungen herrschen, um in so einen Flow-Zustand zu geraten. Dann, was wären noch andere Aspekte? So, es sollte 9 Dimensionen geben, jetzt habe ich erst ein paar, nicht? Gut, da müssen nicht alle eintreten immer, aber... Nicht immer alle, genau. Aber alle zusammen korrelieren, also die hängen alle stark zusammen. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt zurückkomme auf die Art und Weise, wie ich Flow gemessen habe, mit dieser Flow-Skala, also ein Fragepunkt, der spezifisch eben das misst, da kommen auch alle Skalen vor. Also alle Dimensionen, die ich jetzt genannt habe. Ich glaube, das waren eh schon die wesentlichsten. Und, und einer der wesentlichsten, um überhaupt in Flow zu geraten, muss eben diese Balance zwischen Fähigkeiten und Herausforderungen irgendwie gut passen. Über das könnten wir genau reden. Es muss die Balance zwischen Fähigkeiten und Herausforderungen passen. Das heißt einmal konkret, wenn ich keine großen Fähigkeiten habe, dann sollte auch die Herausforderung geringer sein. Genau, um so einen Zustand zu erreichen. Wenn ich eine hohe Fähigkeit habe, muss die Herausforderung entsprechend sein, um in einen Zustand des Flows zu geraten. Genau, und das ist ganz toll eigentlich, weil man dadurch seine Fähigkeiten immer verbessert und immer besser werden muss oder in dem, was man tut, um in Flow zu geraten. Und das hat jetzt mit Motivation auch zu tun, nicht? Und mit Leistung. Ist das klar, oder? Das ist schon sehr klar, nur frage ich mich, wo hat das ein Ende? Ja, das hat, das ist eine gute Frage. Ja, wo hat das ein Ende, nicht? Muss es ein Ende haben? Naja, also wenn wie meinst du das jetzt? Ja, immer Ärger, immer toller. Immer besser. Es ist immer besser. Flow und Leistung ist ja nicht immer korreliert. Also zum Beispiel, jetzt hängen nicht immer zusammen. Auch in meiner Studie ist das rausgekommen. Es hängt immer davon ab, wie misst man Leistung. Jetzt vor allem im Musikbereich, nicht? Was heißt das, ein toller Musiker, ein guter Musiker? Kann man auch darüber diskutieren. Ich habe das so gemessen an der Anzahl der gewonnenen Klavierwettbewerbe. Das ist, ein Maß, ganz objektiv. Ja. Aber ja, das ist nur eines, nicht? Ja, von vielen möglichen. Also man kann sagen, okay, wie viel, wenn es dann mal, wenn es um Stars geht oder Profimusiker ist, wie viele CDs haben sie verkauft oder keine Ahnung. Oder unterrichten sie auf der Uni, haben sie irgendwelche spezifischen anderen Tätigkeiten, die sie eben auszeichnen als Profi oder dass sie besser sind als andere, nicht? Ja, aber heißt das nicht, dass wenn die Fähigkeiten steigen, dann müssen die Herausforderungen steigen, dann muss man sich in die Höhe schrauben, dass man den Flow erleben kann. Aber kann es geht automatisch. Das ist das Tolle dabei. Also ich glaube, dass das vielen gar nicht bewusst ist. Immer bei Drogen möglicherweise, wo man immer mehr einwerfen muss, damit man dasselbe spürt. Nein, das ist was anderes. Das, es wird der Flow-Zustand schon auch, oder Flow an sich, schon teilweise als positive Droge auch bezeichnet. Nicht? Aber eben, weil die Herausforderungen auch steigen und man kann ja sicher immer entsprechende Herausforderungen suchen. Das wäre nur desaströs, wenn man eben keine Herausforderungen mehr hat. Weil dann würde es mich dazu führen, ich werde immer besser, habe aber keine passenden Herausforderungen und dann spüre ich den Flow nicht mehr. Ganz blöd. Also das heißt, da brauchen wir uns einmal keine Sorgen zu machen. Naja, ein bisschen Sorgen sollte man sich schon machen. Oder alte, abgeklärte Musiker, die verdammt gut sind und nichts mehr spüren, wegen Flow. Wenn es um die Musiker geht, dann mache ich mir weniger Sorgen. Aber ich mache mir eher Sorgen, wenn es so in Richtung, so wie du es angesprochen hast, Suchtverhalten geht oder Internet. Wenn Leute, keine Ahnung, wie viele Stunden in einem Flow-Zustand im Internet verbringen, weil sie irgendetwas tun. Oder Videospiele und so weiter. Das ist schon ein negativer Aspekt, der oft ein bisschen ausklammert wird eben nicht, weil man da so im Rahmen der positiven Psychologie diese Glücksforschung und so natürlich gut verkaufen möchte. Aber ja, das die ist Leute schon würden wahrscheinlich negativ auch sagen, dass sie glücklich sind dabei, oder? Ja, aber das ist gefährlich, nicht? Man vergisst dann, es gibt ja auch so Berichte, wo Leute dann wirklich aufs Essen vergessen. So wie gesagt, wenn man alles vergisst, was um einen herum passiert, nicht? Das ist ja nicht nur positiv. Das ist Musikern noch nicht passiert. Dass sie über Tage hinweg musiziert haben und dann glaube ich schon, dass das vorkommt. Es ist ja schon auch, vor allem bei Profis, ich würde es mit Hochleistungssport eigentlich vergleichen. Also man muss schon auch wissen, wenn Leute zum Beispiel mit die Querflöte spielen, so lange spielen, bis die Lippen blutig sind oder und so weiter und so fort. Ich meine, das. Hast du das auch gemacht? Nein, nicht. Nein, habe ich nicht gemacht. Aber man geht an die Grenzen und das stimmt schon. Also das muss man kritisch sehen. Aber ja, das ist so nicht. Das ist aber deshalb auch ganz interessante Forschung, nicht? Weil, wie gesagt, immer diese Unterscheidung ist, inwieweit ist es positiv, inwieweit ist es negativ und so. Und, ja. Diese Abgrenzung von Flow bei Computerspielen und Flow, also beim Musizieren, das ist schon eine Herausforderung eigentlich, das zu bewerten. Genau. Einerseits wird es einmal positiv gesehen und andererseits negativ. Und ja, aber so prinzipiell, wie gesagt, die Forschung, die ich jetzt gemacht habe, diese musikpsychologische Forschung macht man ja auch in der Sportpsychologie oder bei anderen Tätigkeiten oder in der Arbeitswelt. Und da wird es ja auch eher positiv gesehen, nicht? Also mit Hochleistungssport und so. Das ist ja. Aber ja, dieser Leistungsaspekt, es ist sowieso nicht ganz klar noch, muss man ganz differenziert das auch sehen. Dieser Zusammenhang zwischen Flow und Leistung, der ist ja nicht immer so. Also zum Beispiel, ich glaube, da hat es Untersuchungen gegeben bei Marathonläufern, da war das überhaupt nicht so. Also wenn jemand einen Marathon versucht zu bewältigen, die waren halt, und auch eine gute Leistung gebracht haben, hat das wenig mit Flow zu tun gehabt. Bei anderen Sportarten ist das wieder rausgekommen, dass es doch einen Zusammenhang gibt. Im Musikbereich gibt es auch unterschiedliche Ergebnisse. Zum Beispiel hat man doch zeigen können, dass Leute, die, ich glaube, das war so Gruppentherapie und die komponiert haben, dass die Kompositionen, die eigentlich als kreativer bewertet worden sind und besser, dass die eigentlich von Leuten geschaffen worden sind, die doch in einem Flow-Zustand waren. Also, ja. Das Problem ist derzeit halt in der Flow-Forschung, weil sie ja vor allem in unseren Breiten und in der Musikpsychologie halt nicht so stark betrieben wird, dass wir nicht so viele Studien haben, um allgemeinere Aussagen treffen zu können derzeit. Also wir haben immer unterschiedliche musikalische Tätigkeiten nicht, also jetzt komponieren, musizieren zum Beispiel, Tanzen gehört ja auch dazu. Und unterschiedliche Leute, die wir untersuchen. Einmal machen wir das mit Kindern, nicht? Dann mit Profis und so weiter und so fort. Das heißt, da ist noch viel Raum, um Flow-Forschung zu machen. Ja. Der Zusammenhang mit der Persönlichkeit der Musikerin oder des Musikers, da sagst du, das geht über den Begriff emotionale Intelligenz. Oder ist das jetzt nur ein Beispiel dafür? Das ist nur ein Beispiel. Also es ist ja so in der Literatur, Und dass man weiß, dass zum Beispiel Leute, die eher in einen Flow-Zustand geraten, zum Beispiel weniger ich-bezogen sind, im Musikbereich zum Beispiel weniger Aufführungsangst haben, die neugieriger sind, die am Leben eher interessierter sind. Das sind ein paar Beispiele, die größere Ausdauer haben. Das sind also Persönlichkeitseigenschaften, die mit Flow vor allem im Sportbereich im Zusammenhang haben. Wahrscheinlich auch intrinsisch motiviert. Genau. Und diese intrinsische Motivation ist eigentlich was ganz Typisches für Flow auch. Nicht? Man muss ja, so wie wir es schon ein bisschen angesprochen haben, irgendwie erklären können, warum jetzt ein Sportler, ein Musiker oder ein Journalist stundenlang Internettätigkeit tut. Und die tun es ja oft nicht nur wegen dem Geld oder dem Ruhm und alles, was da sonst noch dazugehört. Also diese extrinsischen Faktoren. Das ist eine geile Arbeit, sagt man. Genau, genau. Weil man komplett drinnen aufgeht in dem, was man tut, nicht? Und das komplett intrinsisch motiviert ist. Und da hat ja schon eigentlich einer der ersten Forscher oder Psychologen, der das eben systematisch untersucht hat, war Michael Csikszentmihalyi. Das ist auch der die meisten Bücher dazu verkauft hat. Lass mich raten, ein Ungar? Genau, der aber nicht bei uns tätig ist in Europa, sondern ausgewandert ist in die Vereinigten Staaten, dort eine große Karriere gemacht hat, vor allem mit dieser Flow-Forschung und auch den Begriff des Flow so geprägt hat und nach wie vor großen Einfluss hat. Und ja, der hat auch alles entwickelt, nicht so, wie wir früher schon gesagt haben, wie wird Flow gemessen, durch Interviews, durch diese Fragebögen, diese neuen Dimensionen, all diese Sachen, die beruhen ja auf seinen Forschungsergebnissen. Und ja, und er war, so jetzt habe ich den Faden verloren, was haben wir früher gesprochen, warum habe ich den jetzt erwähnt? Ja, ich höre da so gebannt zu, dass es egal ist, wo der Faden ist, greift den Faden super. Irgendwo auf an dieser Stelle, genau. Wo du ihn empfindest. Genau, zur Persönlichkeit, genau, das war ja das Stichwort. Emotionale Intelligenz. Genau, und er hat auch diesen Begriff der autotelischen Persönlichkeit eben geprägt. Das autotelisch. Genau, Auto selbst. Mhm. Telos Zweck, Ziel, mhm. Ziel, genau. Und das heißt, die Tätigkeit an sich ist das Ziel. Mhm. Und die Leute, eben, die gewisse Persönlichkeitseigenschaften haben, hat er eben postuliert, sollten leichter in so einen Flow-Zustand eben geraten. Und da gehört es eben dazu, was ich jetzt schon gesagt habe. Und er hat zum Beispiel herausgefunden, dass die Leute größeres Spielverhalten haben, leichter in einen Flow-Zustand geraten, die auch gern lernen, natürlich. Und ja, und jetzt ist es so, dass halt die meisten Psychologen und Psychologinnen, die sich für das Thema interessieren, halt da eine Persönlichkeitseigenschaft rausnehmen und die halt versuchen, mit Flow in Zusammenhang zu bringen und spezifisch untersuchen. Das heißt, man kann nicht, wenn man methodisch korrekt arbeitet, ganz, ganz viele Persönlichkeitseigenschaften auf einmal untersuchen. Mhm. Das heißt, wenn ich so jetzt so diese Dinge aufzähle, heißt das, dass da jemand halt einen Aspekt rausgenommen hat, das gefunden hat, der nächste macht was anderes. Mhm. Und ich habe eben die emotionale Intelligenz genommen und die eben, das war halt ein bisschen eine Risikostudie, gebe ich ganz ehrlich zu. Meine Hypothese war eben, da eben eine musikalische Kommunikation natürlich ganz viel mit der Kommunikation von Emotionen zu tun hat, dass die Leute, die halt eine höhere emotionale Intelligenz haben und besser mit Emotionen umgehen können auch, die es besser wahrnehmen können und so weiter. Das ist die emotionale Intelligenz. Genau, eher in den Flow-Zustand geraten und das habe ich eben zeigen können. Mhm. Und ja, und auch, dass die Musiker und Musikerinnen eigentlich selbst angeben, dass die Emotionen, die durch die Musik ausgedrückt werden, eine Rolle spielen. Das heißt, dass man bei gewissen Emotionen leichter in einen Flow-Zustand gerät. Vor allem bei hocherregerten Emotionen, egal ob die jetzt positiv oder negativ sind. Und ich glaube, da müssen wir halt noch mehr forschen natürlich, dass es damit zu tun hat, dass ja dieses Glücksgefühl, diese Freude, die man empfindet nach einem Flow-Zustand, ja auch eine hocherregend positive Emotion ist. Nachher nämlich. Genau, nachher. Aber ich muss sagen, normalerweise ist es nachher, aber meine Musikerinnen haben auch berichtet, dass es während des Spielens schon passiert. Und aus meiner Erfahrung ist es auch so. Also man merkt, weil es einfach so ein wunderbares Gefühl ist, nicht? Wenn man komplett aufgeht im Musizieren und da einen ganz veränderten Bewusstseinszustand hat. Und man ist dann eigentlich dort schon sehr glücklich. Aber ja, das muss nicht bei allen. Es kann von der Tätigkeit abhängen. Das heißt, bei Sportlern kann das anders sein. Der Arbeitswelt auch, ich weiß es nicht. Müsste man auch. Also Emotion mit Flow wurde sonst eigentlich noch nirgends so richtig untersucht, weil ja eigentlich wahrscheinlich die Emotionen bei anderen Tätigkeiten nicht immer so starke Rolle spielen wie bei der Musik. Oder beim Musizieren. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn man das in einem Scanner misst, dass da plötzlich ganz bestimmte Gehirnareale abgeschaltet oder zugeschaltet werden, wenn man in einem Flow-Zustand ist. Ja, das wäre sehr schön, wenn wir das messen könnten, aber das ist, glaube ich, noch in weiter, weiter Ferne. Weil es in so einer Röhre nicht wirklich klasse ist, wenn man sich dort befindet. Ja, man kann nicht in einer Röhre unbedingt Klavier spielen. Und vor allem Querflöte. Oder irgendein anderes Instrument. Oder Flöte. Ja, aber ich glaube, da hat man mit Metall ein bisschen ein Problem, oder? Holzblock. Ja. Gut, nein, das Problem ist, dass man... Das, ich meine, du könntest jetzt zum Beispiel sagen, okay, warum hat Emanuele das nur mit Fragebögen gemacht? Könntest du mich fragen? Oder? Ja, warum hast du, Emanuele, das nur mit Fragebögen gemacht? Das nur kommt aber jetzt von dir. Und ich würde fragen, warum hast du das mit Fragebögen gemacht? Okay, ich habe das deshalb mit Fragebögen gemacht, weil es im Labor sehr schwer ist, irgendeine Versuchsperson oder einen Teilnehmer oder einen Musiker, egal wie es ist, in einen Flow-Zustand zu bringen. Weil diese Flow-Zustände kommen ja nicht so häufig vor. Ein tragbares Hautwiderstandsmessgerät für die Philharmoniker, der sich hinten am Sessel hängt? Ja, da gibt es schon ein, zwei Versuche, was ich jetzt weiß, von internationalen Forschungsgruppen, die das versuchen. Nicht einfach, weil dieser Zustand eben nur wirklich eigentlich nicht so häufig vorkommt. Selten. Das ist wirklich so ein Peak Experience, wie man sagt. Das heißt, ja, das kann man nicht so einfach induzieren. Etwas, das Adrenalin misst im Blut alle 5 Minuten oder irgendein anderes Hormon? Ja, aber ich weiß nicht, die Forschungsrealität ist ja die, dass wenn wir jetzt Leute zu uns zum Beispiel auf die Uni Wien bitten, in die Psychologie und wir dort einen Versuch machen, haben wir nicht stundenlang Zeit, dass man mit einer Person, dass ich warten kann, bis die mal in einen Flow-Zustand gerät. Das heißt, deshalb mache ich jetzt einmal... Ich habe ja, und das bin nicht nur ich, die das jetzt behauptet, nicht? Also Flow-Forschung im Labor ist extrem schwierig. Es gibt vielleicht 2, 3 Studien weltweit derzeit, die das gemacht haben. So, oder 4 vielleicht. Und man kann den auch ja schwer in den Finger stechen, dauern, um Blut abzunehmen, ja, alle 5 Minuten. Ja, oder? Ja, das sowieso. Aber überhaupt, dass man das subjektive Erleben von Flow hat, da geht es jetzt noch gar nicht um physiologische oder psychophysiologische Messungen, ist ganz schwierig. Mhm. Eine Möglichkeit wäre, aber die ist im Musikbereich, glaube ich, nicht anwendbar. Da habe ich gelesen einmal, dass man durch Spiele, durch Tetris-Spielen zum Beispiel schon in einem Flow-Zustände generieren kann, ein bisschen leichter, weil man bewusst als Wissenschaftler diese Balance zwischen Herausforderungen und Fähigkeiten kontrollieren kann. Das heißt, man sieht dann, wie gut können die das schon, dann mache ich es etwas schwieriger und so weiter. Und wenn es zu schwierig ist, ist es ja auch schlecht, dann ist man überfordert, kommt man auch nicht in Flow und so weiter. Also man kann das regulieren. Das ist vielleicht auch diese Verführung dieser Tetris-Spiele, dass hier auch wirklich der Schwierigkeitsgrad angepasst wird. Je mehr man kann, desto weiter kommt man. Das heißt, man wird immer in seiner Phase des Flows geraten, zwangsläufig von der Konstruktion des Spieles her. Genau. Und wird dann süchtig. Ne? Und gibt's, klar. Und gibt's der Flow-Zustand sehr störanfällig? Wenn ich also Buh sage zum Musiker, dann fällt er irgendwie aus der Wolke und ist raus und weg? Kann sein, das habe ich jetzt wahrscheinlich, also nehme ich an, ja. Also Ablenkungen sind da sicher schlecht. Deshalb haben ja auch meine Pianistinnen berichtet, dass sie das eher erlebt haben, als sie allein waren. Kann sein, ja, aber da kann ich dazu jetzt so keine Aussage machen. Das habe ich selbst nicht untersucht. Wie gesagt, auch innerhalb der Musikforschung gibt es nur eine Handvoll Studien zu Flow. Und das überrascht mich eigentlich, weil es ja so, ich glaube, wenn jetzt Musiker und Musikerinnen uns zuhören, die werden denken, ja, das kenne ich irgendwoher, das Gefühl, nicht? Und das ist, glaube ich, könnte erklären, warum wir überhaupt Musik machen, nicht? Warum uns das so Spaß macht und warum wir uns damit auseinandersetzen. Aber du sagst auch, man kann musizieren, ohne in den Flow zu geraten. Ja, also absolut. Praktisch wirklich als, absolut, und das wäre nichts schlechter oder hören das Profis? Kann ein Musikkonsument, der wirklich gut ist und sich auskennt, sagen, hey, der ist im Flow oder nicht? Geht nicht. Nein. Das überrascht mich. Nein. Das heißt, man kann Zustände, wirklich, das ist echt ein privates, geiles Gefühl. Genau. Und wir wollen halt dieses Gefühl wieder erleben. Und deshalb üben wir. Und werden immer besser und müssen unsere Fähigkeiten eben verbessern und die den Herausforderungen gerecht zu werden. Und das ist, etwas sehr Persönliches eigentlich. Und deshalb auch nicht einfach wissenschaftlich zu untersuchen. Das ist, Ob das wohl Piloten auch erleben, wenn sie konzentriert ihre Tätigkeiten machen? Beim Schachspielen zum Beispiel wurde das auch untersucht. Bei anderen Künstlern, Bildhauern, Csikszentmihalyi hat ja mit einer Künstlergruppe auch begonnen. Rauchfangkehrer? Ja, ich glaube jeder. Jede Art von Tätigkeit. Auch beim Musik hören. Hebammen. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ich glaube, die Gebärdeten eher nicht. Zu viele Schmerzen wahrscheinlich. Ja, was weiß man? Ja, man weiß es nicht. Da gibt es ja auch Geschichten, oder? Kann ich noch nicht mitsprechen. Ja, wenn ich mein erstes Kind habe, komme ich wieder, dann sprechen wir über das. Aber nein, ich weiß es nicht. Nein. Na, dieses Zeitvergessen ist schon möglicherweise eine wichtige Komponente. Ja. Dabei. Ja. Was sind denn deine Fragen, die du aufbaust? Was entwickelt sich daraus oder was wird sich daraus bei dir entwickeln? Jetzt aufbauend auf diese Studie, das sind die Leute, die emotional intelligenter sind. Ja. Eher in den Flow geraten. Mhm. Das ist jetzt so die Hauptaussage, die Hauptergebnis. Und auch ein guter Zusammenhang natürlich, aber der ist irgendwie eh logisch, würde ich jetzt sagen, dass die Leute, die mehr üben, auch eher in Flow geraten. Ja. Und es ist so, ich plane natürlich Folgestudien, es ist aber jetzt nicht mein Hauptforschungsschwerpunkt derzeit, aber wir sind an einer Studie dran, eben, wo wir versuchen, das Erlebnis mehr oder besser zu verstehen bei Orchestermusikerinnen hier in Österreich und auch in Verbindung mit Persönlichkeitsforschung. Weil das wollte ich eigentlich früher noch sagen, als wir über das Testen oder Untersuchen von Flow gesprochen haben. Ich glaube, je mehr wir verstehen können oder je besser wir verstehen, welche Personen eher eben in Flow geraten, in Bezug auf irgendeine Tätigkeit, umso eher können wir das dann im Labor untersuchen. Das heißt, man kann dann schon die Leute vortesten und sagen, okay, die sind jetzt die emotional intelligenter sind, da ist meine Chance dann größer, dass die zum Beispiel in Flow geraten und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das ein Weg wäre, um das zu erleichtern. Weil es einfach sonst methodisch nicht durchführbar ist. Du hast in diesen Fragebögen, die du gemacht hast, wirklich wahrscheinlich viel abgefragt, um eben über die Persönlichkeit herauszufinden des Musikers oder der Musikerin, aber auch um den Zustand, wie er den beschreibt. Und da gibt es wirklich, das ist ähnlich. Also die reden wirklich vom selben. Ja, genau. Das ist, finde ich, schon… Das kann man, also da definiert man Flow nach diesen Dimensionen von Csikszentmihalyi und dann fragt man halt, ja, würden Sie zustimmen, dass Sie diesen Zustand schon mal erlebt haben und dann… Ja, auf einer Skala von 1 bis 7 zum Beispiel. Und dann eben machen die eben dann den Fragebogen, der halt wirklich komplett standardisiert ist und mit spezifischen Instruktionen. Also das heißt, man muss die Tätigkeit beschreiben, bevor die Leute diesen Fragebogen ausfüllen. Und dann habe ich natürlich auch selbst Fragen entwickelt und diese gestellt. Und für emotionale Intelligenz gibt es ja auch standardisierte Fragebögen. Auf die man zugreifen kann und dann... Genau. Das ist so damit. Das ist ja wirklich, diese Fragebögen, die sind schon sehr ausgefeilt, gell? Man kann sich überall Fragebögen organisieren, kostet aber auch Geld. Sicher, ja. Also nicht alle, aber gewisse werden eben über Verlage einfach vertrieben und man muss bezahlen. Da wirklich und die Uni zahlt da Gebühren auch dann für die Testbögen und so weiter und so fort. Und ist es schwer gewesen, Musiker für die Tests zu kriegen? Ja, schon. Wirklich? Es war nicht einfach, weil ich wollte eine homogene Stichprobe, wie wir so schön sagen in der Psychologie. Das heißt, ich wollte eben jetzt nur Pianisten und Pianistinnen haben, keine anderen Musiker und Musikerinnen. Und und die sollten halt alle Studierende noch sein, das heißt noch nicht, also noch in Ausbildung und so weiter und so fort, sollten alle englischsprachig sein, weil die Fragebögen, die ich verwendet habe, waren auf Englisch. Das war also noch ein Projekt, das aus meiner Zeit in London eben stammt. Und ich wollte auch natürlich, dass die Teilnehmer eben, dass ich davon ausgehen kann, dass es jetzt wirklich Studierende sind. Und das heißt, die Rekrutierung war wirklich nicht einfach. Ich habe da versucht, sehr viele Professoren und Professorinnen auf der Uni eben anzuschreiben und um Hilfe gebeten, dass die eben die Informationen weiterleiten und so weiter. Es war nicht einfach. Es war schon ein paar Monate Arbeit, bis man da so, also 80 habe ich dann ungefähr gehabt zum Schluss. 80 ist ja eigentlich… Das war gut, okay. Ja. Für so, also die Analysen, die man da macht, die statistischen, in Bezug auf diese Fragebögen eben, für das war das geht okay, schon was, Das heißt, je mehr Persönlichkeitsaspekte man auf einmal eigentlich misst und die versucht dann mit Flow in Zusammenhang zu bringen, umso mehr Leute braucht man. Das ist einfach ein methodisches Problem auch. Wer interessiert sich dafür, für diese Ergebnisse? Ja, ich glaube schon, dass die Musiker, denen eigentlich sich selbst dafür interessieren und die Persönlichkeitsforscher im Allgemeinen, würde ich sagen. Und ich habe gesehen, dass in den letzten ein, zwei Jahren es auch mehr Studien im Musikbereich gegeben hat. Ich glaube, das ist jetzt so ein neues Thema, wo die Leute einfach drauf aussehen, etwas besser zu verstehen. Es gibt ja immer so Strömungen, nicht in der Forschung. Ich glaube, das ist nicht nur bei uns so in der Musikpsychologie, sondern auch in anderen Bereichen. Großes Thema Musik und Emotion war jetzt jahrelang ganz stark eben da. Und in welche Richtung geht da die Forschung? Dann jetzt Musik in Zukunft. Und Emotion? Nein, überhaupt in der Musikwissenschaft. Ich spreche jetzt nur von der Musikpsychologie. Von der Musikwissenschaft. Ja. Mhm. Und wohin geht es jetzt? Also Emotion war jetzt lange Zeit. Ja, wird schon noch auch weitergehen, glaube ich. Sprachvergleich, Musik-Sprachvergleich, also die Sprachverarbeitung, inwieweit die überlappt mit der Musikverarbeitung nach wie vor. Groß ist jetzt auch das Thema Ursprung von Musik, also so evolutionsbiologische Zugänge auch. Mhm. Was noch? Ja, natürlich ihre Art von Performance Research, da gibt es auch kein deutsches Wort, würde ich sagen jetzt. So empirische Aufführungsuntersuchungen, ich keine Ahnung, wie ich das übersetzen soll. Das heißt, so Herzschlag messen während der Aufführung vielleicht? Ja, oder wie drücken Musiker, oder wie kommunizieren Musiker, Musikerinnen eben und wie nimmt das Publikum das dann wahr und all diese Dinge, die werden noch vermehrt jetzt, genau wie du sagst, mit psychophysiologischen Messungen eben gemacht. Ist aber nicht einfach, nicht? Das hört sich so leicht an, aber da braucht man dann schon Leute, die sich sehr gut auskennen. Die Richtung, ja, es gibt dann natürlich noch viele andere Bereiche innerhalb der Musikpsychologie, aber Flow war bisher, also jetzt in den letzten Jahren halt wenig vertreten. Das ist sicher auch interessant, diese Kommunikation zwischen mehreren Musikern, die geht ja wirklich mit Augenzeichen oder nur ein Blick da musst du auch schon ein sensorisches Repertoire drauf haben, was du mitbekommen kannst. Also wenn du dich in Gesichtern nicht auskennst, dann hast du echt das Problem, schätze ich mal. Da gibt es international ein paar Forschungsgruppen, die da auch dran sind und man kann sich da die Technologien dahinter gar nicht vorstellen, also wie das gemessen wird. Also auch mit Videokameras natürlich und mit ganz verschiedene, wo alle Bewegungen auch mitgemessen werden. Das heißt Motion Capture Analysis, wo man so Punkte eben raufkommt, Sensoren und die dann, ja, bei uns in Wien wird das auch teilweise gemacht auf der Musikuniversität. Da kenne ich ja ein paar Kollegen, ja. Die Anzahl der Augenkontakte mit dem Dirigenten, das wird sicher auch schwanken, je nach Dirigent. Ja, ist aber schwierig, das zu messen. Augenbewegungen zu messen, so ist nicht einfach. Vor allem, man möchte ja auch die Musikerinnen nicht in ihrem musikalischen Verhalten irgendwie negativ beeinflussen. Ja. Wenn die da 5 Sensoren picken haben und keine Ahnung, dann kann man ja auch nicht mehr so natürlich musizieren. Darf ich dir noch eine Tasse ewigen Glücks einschenken? Bitte. Kann man nie genug kriegen, gell, davon. Wer weiß, vielleicht gibt es echt ab 500 Milliliter geht es wieder eher ins Negative. Hast du wieder eher Pech. Nur in Einheiten bis zu 3 Tassen zu viel trinken. Ja. Na, vielleicht ist es ja nicht so. Mach mal gleich eine Studie. Auf deinem Lebenslauf steht auch, du interessierst dich für Congenital Amusia. Was bedeutet das? Congenital Amusia auf Englisch. Congenital Amusia. Was? Ja, das ist eine. Oder sagt man das nur so geschwind einmal irgendwo? Hey. Im deutschsprachigen Raum gibt es leider eigentlich überhaupt keine Forschung dazu. Und das bedeutet, es ist so eine angeborene Funktionsstörung, eigentlich in Bezug auf Musikwahrnehmung. Aha. Und es gibt weltweit, glaube ich, jetzt vielleicht 4, 5 Forschungsgruppen, 2 in Asien, 1 in Frankreich, 1 in Kanada, 1 in Australien. Und ich glaube, in Deutschland ist eine, wird gerade aufgebaut, glaube ich, aber bin mir nicht sicher, ob da was wird. Bei uns in Österreich auch nichts. Ja, das habe ich in London untersucht. Was ist das? Das ist eine, wie gesagt, eine neuronale Funktionsstörung, die eben angeboren ist, wo eben Menschen wie du und ich Tonhöhen, vor allem in der Musik, nicht gut wahrnehmen können. Tonhöhenunterschiede. Mhm. Das heißt, man hat 2 Töne zum Beispiel und die unterscheiden sich in ihrer Tonhöhe nur minimal. Und da kann es sein, dass jemand mit so einer Funktionsstörung das eben nicht wahrnehmen kann, den Unterschied. Oder die Richtung des Unterschiedes. Das heißt, wenn ich 2 Töne habe oder auch 3 und die werden dann immer höher oder immer tiefer, die Richtungswahrnehmung, dieser Änderung kann zum Beispiel nicht wahrgenommen werden. Oder diese Menschen können bekannte Melodien nicht erkennen. Sie können nicht singen. Sie können Fehler in Melodien auch nicht erkennen. Habe ich das schon gesagt? Nein. Gut. Nein. Nur Bekannte nicht. Genau. Aber man darf das eben nicht verwechseln mit Leuten, die einfach behaupten, sie können nicht singen. Nicht? Das ist ja häufig irgendwie verbreitet, oder? Dass Leute sagen, ich bin ganz unmusikalisch und so weiter. Da braucht man eben dann wirklich wieder Tests, die man durchführt, standardisierte Tests, dauern recht lange, um das wirklich diagnostizieren zu können, dass jemand diese Funktionsstörung. Und kann man das dann trainieren wahrscheinlich oder wenig? Minimalst. Also da gibt es, also ich weiß jetzt von einer Studie ganz wenig. Ganz wenig Erfolge. So was Ähnliches wie? Wie ist angeboren einfach. Wie Legasthenie oder Dyslexie oder einfach irgend. Und ja, wenn man bedenkt, dass das Sprache sehr musikalisch ist, man ist nur so daran gewöhnt, aber ein normales Reden ist ja eigentlich eine ganz wilde Melodie. Ja, absolut. Ja. Dann und wir haben auch zeigen können, in unserer eigenen Forschung eben, und auch andere Gruppen, also als ich damals in London war, eben, dass auch Leute, die mit dieser Amusie eben, die an Amusie leiden, eben auch Probleme haben bei der emotionalen Prosopie-Wahrnehmung. Und das ist genau dieser Aspekt, den du jetzt ansprichst, der Sprache, das Musikalische an der Sprache, nicht? Das ist der emotionale Ausdruck. Das heißt, der emotionale Ausdruck nämlich, weil Wut kann man, keine Ahnung, in Tonhöhen auch erkennen oder Angst oder. Genau, das ist dann die Intensität, das heißt, wie laut. Die Schwankungen in Bezug auf die Intensität zum Beispiel oder das Tempo oder eben diese Tonhöhenunterschiede. Und die machen eben, also Variationen in Bezug auf jeden dieser Aspekte macht eben den emotionalen Ausdruck aus. Mhm. Und da haben wir zeigen können, dass die eben auch ein Problem haben, Leute mit Amusie. Also das haben wir so getestet, dass wir Stimuli gehabt haben, die einen neutralen semantischen Ausdruck gehabt haben, zum Beispiel der Besen, steht im Schrank oder ist im Schrank, auf Deutsch jetzt. Und der wurde halt von Schauspielerinnen in verschiedenen, mit verschiedenen emotionalen Ausdrücken eben dann gesprochen. Und, und der Task war dann einfach, dass die Teilnehmerinnen sagen mussten, okay, dieser Ausdruck drückt jetzt Freude aus, Traurigkeit, Zärtlichkeit oder ist neutral und so weiter. Und da haben wir zeigen können, dass die dann wirklich schlechter abschneiden. Und warum das eigentlich relevant ist, ist, dass wir das versucht haben, in Zusammenhang, also diese Ergebnisse zu interpretieren, im Zusammenhang mit Theorien zum Ursprung von Sprache und Musik. Und wir haben, und da gibt es eine Theorie zum Beispiel, die geht schon zurück auf Darwin, die eben besagt, dass es so eine Art von musikalischer Protosprache gegeben hat. Und später eben hat sich dann Musik und Sprache halt auseinanderdifferenziert. Eben die Sprache, die, wo es dann um die emotionalen, um die semantischen Inhalte eben geht und die Musik. Der Musik geht es eher um die Emotion und dass es eben so eine Ursprache gibt, mehr oder weniger. Und wir glauben, dass unsere Befunde auch eben in diese Richtung gehen, nämlich, dass man sagt, es gibt andere Befunde, die auch zeigen, dass emotionale Prosodie und Emotionen in der Musik, dass es da im Gehirn überlappende Netzwerke gibt und darauf aufbauend, glaube ich, und in diesem Zusammenhang kann man unsere Ergebnisse auch interpretieren. Das heißt, es gibt Überlappung und das ist recht interessant. Ja, das hat sich. Amusia heißt das. Ich würde sagen Amusie. Es gibt keinen deutschen Ausdruck. Amusie, das ist wieder so. Amusie, also das weg, prägen jetzt. Weg von Musik. Musik, aber Amusie, nicht Musik. Und es ist auch so, dass diese Menschen eben nicht Musik natürlich so mögen. Nicht alle, das ist auch interessant. Manche mögen trotzdem gern Musik, aber viele meiden es, weil es teilweise wirklich unangenehm für sie ist. Vielleicht kommt es auch auf die Musik drauf an. Dann. Na, das kann auch sein, ja, aber so generell. Mhm. Und wichtig ist auch, dass diese Leute natürlich keine Probleme mit dem Hören an sich haben. Mhm. Das ist auch ganz wichtig. Oder auch sonst sich nicht in ihrer Intelligenz oder anderen Eigenschaften jetzt von Leuten, die eben keine Amusie haben, unterscheiden. Das ist ja wichtig. Das ist wirklich ganz was Spezifisches. Mhm. Und gibt es oft? Deshalb gibt es auch wenig Forschungsgruppen. Ja, es ist die Zahlen, die schwanken. Manche sagen 3-4%, manche sagen, es gibt mehr in einer allgemeinen Population. Nein, es gibt nicht sehr viele. Es ist sehr schwierig, die Leute zu finden. Und ich weiß jetzt nur von der Gruppe, in der ich gearbeitet habe in London, die haben natürlich die BBC da, glaube ich, sogar ein bisschen dabei gehabt und die haben über Online-Möglichkeiten eben Vorscreening gemacht und dann halt ganz viele Leute eben kurz getestet, also wirklich ein Experiment online gemacht und dann halt ins Labor gebeten, wenn die halt wirklich schlechter abgeschnitten haben bei diesem standardisierten Test und dann halt noch weitere Untersuchungen und dann haben sie, glaube ich, zum Schluss 30, 40 gehabt, nicht nach Tausenden von Leuten, die da mitgemacht haben. Nicht? Das ist sehr schwierig. Deshalb gibt es auch wenig Forschungsgruppen, wie gesagt. Was machst du sonst noch für Themen oder für Gebiete? Derzeit mache ich eher Ästhetikforschung. Das heißt, mich interessiert, wie die Komplexität eines der Musik zum Beispiel oder eines Bildes unsere emotionale Wahrnehmung auch beeinflusst oder ob es da, ich vergleiche auch eigentlich die Wahrnehmung von Komplexität bei Musik und visuellen Stimuli, ob da ähnliche Prozesse stattfinden und da gibt es auch ganz wenig Forschung. Das heißt, ich bewege mich ein bisschen so an der Schnittstelle Vergleich von Wahrnehmung im visuellen Bereich und auditiven und da im Spezifischen eben Musik. Und Prozesse wo stattfinden? Im Kopf? Genau. Im Empfinden? Genau, im Empfinden. Im also, Erleben? Ja, im Erleben, genau. Das subjektive Erleben ist natürlich für die Psychologie nach wie vor ganz, ganz wichtig, obwohl es so scheint zu sein, so ist irgendwie, dass die natürlich die Gehirnforschung auch immer mehr dominiert und ganz wichtig, also ganz wichtig angesehen wird. Aber ich glaube nach wie vor, dass doch unser Empfinden ganz wichtig ist und das zu verstehen und zu untersuchen. Und darauf konzentrieren wir jetzt mal derzeit. Ich versuche natürlich auch zum Beispiel jetzt Komplexität irgendwie objektiv zu messen. Da gibt es auch relativ wenig Forschung. Das heißt, kann man objektiv messen, ob die Musik einfach oder komplex ist. Und das vergleichen dann mit den Befunden im visuellen Bereich. Ein komplex, oder? No, ein Hansi-Hinterseher-Bild. Ein Hansi-Hinterseher, ja, so kombinieren tue ich es nicht. Ne? Also ich untersuche... Ein Chopin-Bild. Ja, nein, ich muss das ein bisschen anders erklären, glaube ich. Wie kann ich das gut erklären? Zum Beispiel, im visuellen Bereich ist es so, wenn du ganz einfach ist, dass die Komplexität durch verschiedene Dinge eben beeinflusst wird, wie zum Beispiel die Anzahl der Elemente, die dargestellt worden sind, wie unterschiedlich sie sind, wie sie angeordnet worden sind und so weiter. Da gibt es schon recht viel Forschung. Mhm. Und wir wissen auch, es gibt Methoden, um diese auch objektiv zu messen, jetzt über, weil ja alle Bilder oder sehr viele Bilder kann man natürlich digitalisieren und da kann man durch Computeralgorithmen Berechnungen durchführen und das irgendwie messen, objektiv. Und dann kann man schauen, wie die subjektiven Einschätzungen mit diesen objektiven Messungen korrelieren. Im Musikbereich gibt es relativ wenig Forschung dazu. Das heißt, wir wissen zwar, dass in der Musik die Rhythmik, die Harmonik, die Melodie in Komplexität variieren können und unser allgemeines Komplexitätsempfinden beeinflussen. Aber ob die Prozesse jetzt vergleichbar sind mit der visuellen Wahrnehmung, da gibt es sehr wenig. Und das ist eigentlich so mein Gebiet jetzt. Mhm. Das ist ja ein bisschen exotisch vielleicht, aber man kann durchaus in Flow geraten, wenn man sowas tut. Warum? Was fasziniert? Oder? Ja, weil da geht es vielleicht doch jetzt auch um die Frage, wie funktioniert unser Gehirn, nicht? Wir leben ja in einer multisensorischen Welt, wir werden ja ständig von allen Arten von Reizen eben, wie soll ich das jetzt sagen? Bombardiert, sagt bombardiert, man genau, das war das Wort. Und da stellt sich die Frage nicht, wie diese integriert werden, wie die unser Leben beeinflussen und wie die interagieren. Und das ist, glaube ich, ja, also auditive Stimuli jetzt zum Beispiel mit visuellen. Ich glaube, die zwei sind sehr, sehr wichtig. Und ich versuche halt, da vergleichende Forschung zu machen eigentlich. Und das ist halt wirklich absolute Grundlagenforschung. Also wenn du mich jetzt fragst, wen interessiert das? Wahrscheinlich ich und ein paar andere wird die Antwort sein. Aber es ist. Da würde mich interessieren, wenn ich in einem Museum vor einem Bild die Leute hinstelle und Lautsprecher montiere, die rauschen, die weißes Rauschen machen, die man dann relativ stark aufdreht, auch im Test, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt im Erleben des Bildes, im Wahrnehmen des Bildes. Weil schon. Dieses Rauschen schon was Akustisches ist, aber vielleicht, wenn es einen Zusammenhang gibt, irgendetwas ganz Wildes macht. Genau. Glaube ich absolut. Und umgekehrt, ein verrauschtes Bild möglicherweise. Wenn man klare Musik hört. Oder beim Musikhören etwas macht. Also eine Umgebung in einem Zimmer, wo es verrauscht ist, was auch immer das visuell bedeutet, dass das das Hören beeinflusst. Genau, da denkst du ganz richtig, das habe ich auch schon zeigen können in meiner Forschung in London. Also ich beschäftige mich mit dem Thema eigentlich schon ein bisschen länger, nicht nur hier in Wien. Dass zum Beispiel, wenn du Musik hörst, die variiert in Bezug auf die Erregung, die du fühlst und in Bezug auf die Valenz, das heißt, wie angenehm oder unangenehm die Musik ist. Und also du hörst zum Beispiel einen Musikausschnitt für 25 Sekunden und du siehst dann ein Bild von irgendeiner Umweltszene, das heißt so eine Szene des Alltages. Zum Beispiel, ich würde für dich jetzt ein Bild machen, wie du hier sitzt mit allem drum und dran. Und ich, wie gesagt, du siehst, du hörst zuerst die Musik, du siehst dann das Bild. Und ich frage dich dann, in wie viel Erregung du eigentlich empfindest, in Bezug auf das Bild, nicht auf die Musik. Und, oder wie angenehm, unangenehm das Bild ist, dass es da dann, dass es da wirklich Transfereffekte, so jetzt kriege ich es raus, gibt. Und zwar vor allem in Bezug auf die Erregung bei der einen Studie. Aber es andere Studien haben gezeigt, wenn man jetzt Musik mit Gesichtern zum Beispiel kombiniert, dass es da auch diese Transfereffekte gibt. Das heißt, du hörst zum Beispiel hocherregende Musik, siehst dein Gesicht, dann wirst du das Gesicht auch als hocherregender beurteilen. Und, oder als angenehmer. Wenn die Musik auch angenehm war, dann als angenehmer. Aber wenn die Kombination nicht, also inkongruent ist, wie wir sagen, das heißt jetzt, bist du noch bei mir? Ich bin noch bei dir. Zum Beispiel, du hörst Musik, die traurig ist und du siehst ein fröhliches Gesicht, dann wirst du das Gesicht nicht als so fröhlich wahrnehmen. Ich möchte es geht in beiden Richtungen. Es wird moduliert, mehr oder weniger. Genau wie du das angesprochen hast, nicht? Ich möchte auch gerne wissen, wie das wäre, welche Effekte die Musik hat, die ich höre, auf meine Tätigkeit, Schrauben zu sortieren. Also, ich habe so einen Schachtel mit ganz vielen verschiedenen Schrauben und die kann man auf relativ interessante Weisen sortieren, wenn man möchte. Man darf das nicht so oft machen, weil ich glaube, das ist ein bisschen krank, wenn man das jetzt dauernd tut. Aber man kann sie in der, also nach Kreuz und Schlitz sortieren, man kann sie nach der Größe, dann kann man sie aber nicht gleichzeitig nach der Dicke sortieren. Also irgendwie gibt es da mehrere Sachen unter einen Hut zu bringen, wenn man das möchte, oder eben auszufiltern oder eben und da würde ich auch ganz gerne den Einfluss von Musik ja, auf die Ergebnisse kennen. Hängt von der Musik ab wahrscheinlich. Warte mal, wo ist denn mit der Schraubenschachtel? Also du möchtest jetzt gleich einen Test. Nein, ich möchte jetzt nicht damit beginnen. Du singst und ich sortiere. Ja. Aber ich muss nochmal zurück zu dem, was du gesagt hast mit dem Museum. Und zwar, ich war kürzlich in London eben und da war ich in, wo war das jetzt, in der Tate Modern, da habe ich eine Sonderausstellung angeschaut zu Paul Klee. Und dort, du weißt ja bei diesen Guides, die man da so kriegt, wenn man in einem Museum ist, da wurden auch bewusst Musikstücke eingesetzt. Das habe ich sehr interessant empfunden. Da hat man zuerst also Informationen zum Bild und dann war noch die Option, ja, Sie können jetzt, keine Ahnung, Beethoven, irgendwas hören und vor dem Bild stehen. Das habe ich sehr interessant empfunden. Das heißt, solche Art von Forschung jetzt, vielleicht nicht das, was ich jetzt tue, jetzt in Bezug auf Komplexität und Emotionen und diese ganz basalen Dinge, hat schon auch Relevanz und wird irgendwie, scheint es mir so zu sein, intuitiv schon angewendet. Ich glaube nur, das funktioniert nicht. Und ich weiß halt nicht, wie die Leute beeinflussen wollen und was da so die Idee dahinter ist und wer die Musik ausgesucht hat, weiß ich auch nicht. Ne? Aber ich glaube, dass die Leute würden sich sehr viel individueller die Musik aussuchen, die sie zu diesem einen Bild sehen würden. Das heißt, ich glaube, das funktioniert deswegen nicht. Weil jeder hat seinen eigenen Hör... Die Präferenzen. Natürlich, Präferenz die spielen immer mit rein. Das ist ganz wichtig. Auch bei unserer Forschung versuchen wir natürlich, das irgendwie zu messen, auch mit Fragebögen. Warum nur mit Fragebögen? Wie möchtest du es sonst messen? Das wäre meine Frage immer an der Stelle. Musikpräferenz. Ich glaube, dass man da schon den Berichten eben der Leute Glauben schenken kann. Also dass die schon ehrlich das sagen, okay ich höre jetzt... gern Hansi hinterher. Da war jetzt ein bisschen Spaß gemeint, weil immer wenn du das Stichwort Fragebögen, dann Warum immer nur mit Fragebögen? Nicht nur. Nicht nur. Nein, aber das sind ja diese Dinge, die im Hintergrund so mitlaufen, die decken wir gut ab mit Fragebögen. Schon. Also das hat nichts dann mit dem Experiment an sich zu tun, nicht, das ist so, ja, so wie geben Sie Ihr Geschlecht an und so weiter. Ist aber schon auch ein bisschen der Fluch des Fragebogens. Er wird häufig in der Psychologie natürlich eingesetzt. Ja, das subjektive Erleben und also man kommt sonst nicht dran, ordentlich. Also das subjektive Erleben messen ja wir mit verschiedenen Skalen jetzt an sich, aber die so diese ganzen Hintergrundvariablen, die wie soll man die sonst abgreifen? Wie soll man die messen? Und auch bei der Persönlichkeitsforschung nicht, kommt das ganz stark vor. Aber natürlich, wir auf der experimentellen Psychologie machen hauptsächlich Experimente. Das muss ich kurz noch festhalten. Hauptsächlich. Ja, absolut. Auch physiologische Messungen, all diese Dinge werden bei uns gemacht. Hirnforschung jetzt nicht unbedingt in unserer Gruppe, aber in Kooperation mit anderen Leuten auch. Und ganz verschiedene Methodiken werden da angewandt. Gibt es sonst noch etwas, was dich beschäftigt in deiner Forschung? Dieser Musik-Sprachvergleich, da habe ich früher mal ein bisschen mehr dazu gemacht, jetzt leider nicht so viel Zeit, finde ich total spannend. Ob zum Beispiel, wenn es um Transfereffekte von musikalischer Ausbildung geht, das heißt, ob Kinder, die jetzt Musikunterricht eben genießen dürfen, dann vielleicht besser emotionale Prosodie wahrnehmen oder irgendwelche anderen Aspekte in Bezug auf Sprachverarbeitung. All diese Dinge ist auch ein großer Forschungsbereich derzeit. Die Befunde gehen nicht immer nicht alle in die gleiche Richtung, muss ich sagen. Vielleicht auch kulturabhängig? Weiß ich jetzt wieder nicht so, weil, wie du weißt, ist die meiste Forschung ja vor allem im Musikbereich, oder du weißt es nicht, deshalb sage ich es jetzt westlich orientiert. Ich weiß es nicht. Und wir haben solche interkulturellen Vergleiche, gibt es leider noch sehr wenig, aber ich glaube, die Dinge wahrscheinlich werden schon verallgemeinerbar sein. Aber ja, das ist ein Aspekt, der mich interessiert. Dann, aber ich glaube, das ist eh schon eigentlich alles jetzt in Bezug auf die Forschung. Wie gesagt, ich möchte noch mehr in die Richtung halt Ästhetik jetzt und Emotion gehen. Bist du gerne in die Schule gegangen? Ja, schon. Ja, immer? Bedingungen waren okay? Ja, schon, ja. Sehr nette Lehrerin in der Volksschule gehabt, die, glaube ich, also die das sehr geprägt hat, also diesen positiven Zugang zu Wissen, Lernen und so weiter. Also die, da habe ich jetzt öfter schon mal dran gedacht, die hat, glaube ich, da schon, also mich sehr stark beeinflusst auch, dass ich das mich gern mit Wissen jeder Art und auseinandersetze. Warum war das so? Was war das? Die, weißt du, die das, hat was das wirklich, ist? Ich weiß, die war so, gut, sie lebt ja noch, das sollte nicht in der Vergangenheit leben, aber damals, als sie noch unterrichtet hat, wirklich, ja, sie hat eine sehr mütterliche Art auch gehabt, sehr warme Art, sie hat sich um alle Leute gekümmert, wir haben sehr viele unterschiedliche Aktivitäten gehabt und so in der Volksschule, kann mich erinnern. Und das war wirklich, glaube ich, ein ganz guter, positiver Ausgangsposition eigentlich für alles Weitere. Und ich erinnere mich noch immer nach wie vor gern da zurück. Und dann Weil ich denke mir, es macht schon einen Unterschied, wenn man da eine Lehrperson hat, die halt eher, keine Ahnung, viel schreit oder all diese Dinge und sich halt nicht um jeden fair kümmert und nett ist und so nicht. Das macht, beeinflusst Kinder natürlich, ne? Da brauchen wir ja gar nicht drüber sprechen. Aber da habe ich Glück gehabt. Glück. Da, ja, Glück. Ewiges Glück. Ewiges zumindest Glück. Bis jetzt. Und vielleicht noch weiter, genau. Ja. Und dann im Gymnasium war es auch weiter gut. Ja, schon. Da bin ich in den musischen Zweig gegangen. Ich komme ja aus der Steiermark, in Deutschlandsberg. Und eigentlich, da hat mir natürlich auch Psychologie sehr gut gefallen, das Fach an sich und Musik. Und eigentlich all diese Fächer, die ich dann später studiert habe, haben mir dort schon gefallen und ja, bin froh, dass ich es machen habe können. Nicht? Also, dass ich wirklich auch Zeit für Bildung gehabt habe. Das sind ja Bildungsgespräche, nicht? Ja, freilich. Muss ich jetzt, jetzt können wir über Bildung sprechen. Dass mir das ermöglicht worden ist auch. Also, danke an meine Familie und ja, weil ich glaube, das ist jetzt in meiner Forschung, kann ich auch sehr viele Dinge verbinden, nicht? Weil ich Einsichten in verschiedene Disziplinen habe, zumindest ein Basiswissen und kann da interessante Fragestellungen, glaube ich, stellen und untersuchen. Und wenn man, glaube ich, eben weil ich sehr viele Dinge studiert habe, unterschiedliche. Und du hast Englisch studiert, Physik? Auf Lehramt, ja. Und dann? Dann Musikwissenschaft, damit Schwerpunkt systematische Musikwissenschaft, vor allem Musikpsychologie. Dann in London habe ich einen Master in psychologischer Forschungsmethodik gemacht, der mir jetzt natürlich sehr viel nützt auf der Psychologie. Und Das ist dann das doch eine Menge aus jetzt, vielen Gebieten. Ja, ja. Also man lernt die Vor- und Nachteile der Geistes- und Naturwissenschaften kennen und ist sich dessen bewusst. Die du aber immer auch kombinierst gerne, wenn du sagst, es ist schon gut, dass man sich bei den Diskussionen immer wieder auch auf Daten berufen kann, auf gemessene Sachen, wenn es um wilde Auseinandersetzungen geht in der Philosophie, wo dann doch auch Persönlichkeiten in den Vordergrund rücken und die Daten in den Hintergrund. Ja, ist wahrscheinlich nicht nur in der Philosophie so, leider oft in anderen Gebieten der Geisteswissenschaft, wo einfach das Subjekt des Forschers oder des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin ganz wichtig ist, glaube ich. Und da hat man vielleicht dann teilweise nicht so die Distanz zu dem Forschungsgegenstand, den man in der Naturwissenschaft, glaube ich, eher hat. Also das ist meine Meinung, meine persönliche Meinung. Man misst etwas, versucht das gut zu messen und hofft, dass man weiß, was man misst. Das ist auch ganz wichtig, das ist nicht immer der Fall. Und dann hat man Resultate und die interpretiert man. Natürlich bei der Interpretation ist das Subjekt jetzt auch wieder wichtig, aber ich glaube, man hat nur einen gewissen Spielraum. Es gibt ja andere Forschung dazu, man interpretiert seine Ergebnisse ja im Kontext von anderen und ja, da ist das, glaube ich, eher im Hintergrund und derzeit passt das so für mich recht gut. Obwohl ich sagen muss, dass es vielleicht auch spannend wäre, mehr, dass man in der Naturwissenschaft auch doch auf die Befunde der Geisteswissenschaft, auch sei es jetzt philosophischer Natur und so weiter, eher zurückgreift, und um interessante Forschungsfragen auch zu stellen. Wie könnte man das tun? Fällt, ja, dass man mal die Literatur kennt und liest. Das ist, glaube ich, eine Geschichte, die, wo mir selbst auch viel zu wenig, also die Zeit wirklich fehlt, muss ich ehrlich zugeben. Ich würde es viel mehr, also über philosophische Ästhetik auch lesen und so weiter und Dinge versuchen zu verstehen und dann halt noch, ja, vielleicht bessere Fragestellungen stellen, als ich sie derzeit stelle. Aber es würde ich ganz allgemein so sehen, also nicht nur jetzt in Bezug auf Ästhetikforschung, empirische Ästhetikforschung. Und auch Zusammenarbeit natürlich im Team. Und das ist leider halt nicht immer möglich. Bei uns, muss ich sagen, wir haben ein großes Glück, in unserer Gruppe gibt es eine sehr gute Kooperation mit der Kunstgeschichte, mit Leuten von dort, die mit Kollegen und Kolleginnen von mir zusammenarbeiten, auf der Psychologie. Es ist möglich. Es hängt dann wirklich von den einzelnen Persönlichkeiten ab. Nicht, wie können die damit umgehen, dass es da andere Zugänge gibt in der jeweiligen Disziplin, und wie kann man die überbrücken, nicht? Und sind sich die dann sympathisch und ist das möglich? Nicht, das ist nicht immer einfach. Das heißt, man muss da ja einfach das Glück haben, wieder das Wort, die richtigen Menschen zu treffen, um das zu tun, und die richtige Einstellung haben. Und die Gruppe auch interdisziplinär aufgesetzt sein, genau, als absichtliche, genau, Zusammensetzung. Mhm. Das ist ganz du wichtig. Unterrichtest auch an der Uni, ist das auch im Lot, also wie sagt man, in der Balance, also dass du das Gefühl hast, das ist in einem guten Verhältnis, diese Unterrichtspflicht, wie es von manchen formuliert wird? Ja, derzeit, meine Verpflichtung ist so, dass ich jetzt so im Durchschnitt einen Kurs gebe, in meinem Fall jetzt ein Pro-Seminar, zweistündiges. Wie heißt denn das? Die kognitiven Grundlagen des Erlebens und Verhaltens. Und ja, da macht man halt so eine grobe Einführung, würde ich sagen, mal in das wissenschaftliche Arbeiten. Wir lesen Forschungsartikel, die auf Englisch natürlich publiziert sind. Englisch ist die Wissenschaftssprache, ob man es wahrhaben möchte oder nicht. Und ja, die Studierenden müssen diese halt kritisch analysieren. Das ist ganz wichtig. Was heißt kritisch analysieren im Gegensatz zu analysieren? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, Sie müssen natürlich ein bisschen das Wissen haben, das ist vielleicht das Wichtige, um kritisch sein zu können. Nicht analysieren kann ich alles irgendwie, aber hat man dann auch das nötige Hintergrundwissen, um das kritisch zu analysieren? Und kritisch bedeutet aber konkret praktisch Andockstellen für Hebel zu finden, wo man ein bisschen auflüpfen kann, ja, und schauen. Genau, ob das so gut ist oder nicht, das heißt die Methodik, die Interpretation der Ergebnisse und so weiter, aber auch positive Aspekte. Also ich sage meinen Studierenden immer, wenn kritisiert wird, bitte auch, jeder macht ihnen etwas gut. Die müssen sich ja auch bei den Referaten selbst kritisieren und gegenseitig kritisieren. Ich möchte nicht nur negative Dinge hören, ich möchte auch positive hören. Und das ist genauso kritisch, positiv kritisch. Absolut, man muss einmal beurteilen können, was gut ist. Mhm. Nicht immer nur negativ, negativ. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Glaube ich, dass man das auch ausspricht oder sagt, das haben die Forschungsgruppe gut gemacht und nicht nur das irgendwie vergisst oder ja, so, das wäre ja selbstverständlich. Ja, leuchtet ja ein, weil dadurch weiß man, wo die Stärken sind. Genau, genau. Und die sollte man ja auch wissen und nicht einfach nur zur Kenntnis nehmen. Und was ich auch noch, also wo ich zumindest, das Person jetzt, sind nicht alle so bei uns im Institut, großen Wert drauf lege, ist das akademische Schreiben, wo die Studierenden leider viel zu wenig, glaube ich, die Möglichkeit haben, das zu üben. Weil, wie du weißt, Psychologie nach wie vor ein Massenstudium ist und es einfach sehr schwierig ist, das gut zu unterrichten und früh genug schon, damit die Studierenden wirklich eine gute akademische Abschlussarbeit schreiben können, die sich auch lesen lässt. Und also meine Studierenden müssen eine Pro-Seminararbeit schreiben, selbst eine Forschungsfrage zum Thema generieren und schreiben, und das relativ gut. Und alles, was sich sagen und schreiben lässt, kann man auch in einfachen Worten sagen oder schreiben. Genau. Das heißt, man muss es verstehen können. Absolut. Und es geht auch um diesen einfachen Ausdruck. Nicht viele Leute, Stichwort Geisteswissenschaft, da gibt es ja auch einen Unterschied, nicht? Wie wird publiziert? Da gibt es oft Sätze, nicht? Fünf, sechs Zeilen lang, ja, wo man fünfmal lesen muss, was man einmal versteht, nicht? Und in der Naturwissenschaft ist es schon eher so, auch in der deutschen Sprache, dass man versucht, kürzere Sätze, klar strukturiert, all diese Ausschmückungen weglassen, wirklich nur die Inhalte und die Fakten, das ist wichtig, auch wenn man argumentiert, das kurz und bündig und also diese Arbeiten sind nicht lang, die meine Studierenden schreiben müssen. Aber das muss man gelernt haben. Genau, und üben. Es könnte jeder können, wenn man im Erzählen auch geübt ist, aber wir in Österreich schalten sehr schnell, wenn wir etwas schreiben, auf eine sehr künstliche Sprache hin, die möglicherweise einfach wirklich zu viel ist, um verständlich zu sein. Ja. Ich weiß nicht, wo man das lernt. Ich sehe es jetzt ein bisschen in der Volksschule, dass ich kenne es vom Radio, da sind Wortwiederholungen nichts Böses. Also man würde eher dreimal sagen Bundeskanzler wie Bundeskanzler, Ballhausplatz und was weiß ich, dritter Begriff dafür. Oder Sonne, Zentralgestirn und noch ein drittes ist nicht gut. Und lieber dreimal Glück. Ewiges Glück, richtig. Lieber dreimal Sonne. Also Redundanz ist beim Sprechen besser. Mhm. Und ich sehe es in der Volksschule, dass wirklich Wortwiederholungen als erstes Kriterium eingebracht werden, eine schlechtere Note zu kriegen bei der Schularbeit. Aber es ist bei uns schon wichtig im akademischen Schreiben. Weil ich glaube, man sollte, es ist nicht, also zumindest nichts nicht dreimal Sonne? Schon dreimal Sonne. Schon eher dreimal Sonne. Weil man, und diese Synonyme und so sollte man wirklich eher vermeiden. Weil normal, es sollte klar sein, ich meine jetzt das und sonst nichts. Und das wird dann auch definiert, dieser Begriff zum Beispiel, am Anfang vom Artikel. Ich denke jetzt eher an Forschungsartikel, nicht nur unbedingt an die Prosemenarbeit. Und dieser Begriff wird dann genau so eingesetzt. Und nicht anders, nicht? Und dann darf man ihn wiederholen oder sollte ihn wiederholen. Nicht? Ich meine natürlich eine Variation der verwendeten Begriffe in einer geschriebenen Geschichte, die dem literarischen Ziel dient, ist natürlich schon gut zu lernen, aber es ist eben beileibe nicht der einzige Text, den man im Leben produziert. Und die meisten Texte sind eigentlich nicht unbedingt eben für Bücher oder für literarische Zwecke gedacht, sondern eigentlich fürs Verstandenwerden, fürs Kommunizieren. Genau. Man muss ja einig sein, ich denke mir vor allem in der Wissenschaft, um was geht's, worüber spreche ich oder schreibe ich, und das muss klar definiert sein und kann dann ruhig wiederholt werden. Eher, glaube ich, Probleme sind dann auch, was ich so sehe, bei der Strukturierung nicht, dass man überhaupt einen Text gut strukturiert, gut aufbaut, da gibt es bei uns ja gewisse Kriterien, all diese Dinge, und das versuche ich schon auch zu vermitteln. Ja, die Studierenden, die ich unterrichte, sind so Mitte Baccalaureat, würde ich sagen. Ich hoffe, dass es Ihnen was bringt. Ich habe so nicht so viel Erfahrung, aber ja. Einen Standpunkt kann man auch formulieren, oder? Das ist dann in der Diskussion nachher oder nach. Bei mir ist es so, ich fordere meine Studierenden sehr, glaube ich, die müssen selbst zu dem Thema, also ich muss das kurz erklären, das ist sonst ein bisschen etwas kompliziert. Meine Methodik ist die, dass die eben Forschungsartikel lesen müssen, analysieren müssen, kritisch analysieren, präsentieren müssen dann in der Gruppe und ihre Analysen eben präsentieren müssen und dann diese mit den Kollegen und Kolleginnen, die eben zuhören, die Zuhörer sind, diskutieren müssen. Und dann, wenn es um Schreiben geht, ist es so, dass aufbauend auf das Thema eben, das sie gewählt haben und diesen Artikel, sie mehr Literatur lesen müssen. Zuerst einmal suchen, ist auch nicht so einfach, lesen und dann selbst eine interessante Fragestellung formulieren müssen. Und dann mit Hilfe der anderen Literatur, die sie dazu gelesen haben, eben diese Fragestellung beantworten müssen. Und das ist eigentlich schon eine wissenschaftliche Tätigkeit, die da auch ein bisschen mitübt. Also mir ist es zu wenig, dass man nur Inhalte zusammenfasst. Weil ich glaube, man kann vom Studenten oder Studentin das verlangen eben. Und das heißt, da ist schon sehr, sehr viel Arbeit drinnen. Und das ist ja auch etwas, was wir in der Wissenschaft brauchen oder ich glaube, vielleicht auch in anderen Bereichen eben. Und dann geht es um die Verschriftlichung, nicht? Das heißt, dort muss man dann schon auch gut argumentieren können, basierend auf diesen Forschungsergebnissen eben, die man eben in diesen anderen Artikeln eben gelesen hat und dann, so wie du sagst, einen Standpunkt vertreten und den halt auch dann und Gegenargumente auch mit erwähnen und sagen, okay, mein Standpunkt hat eher recht, weil aufgrund dieser Befunde, der andere ist eher abgeschwächt und ja, und das Gute eben dann auch beschriftlichen und darstellen, nicht? Nach den gängigen Kriterien des akademischen Schreibens eben. Und es ist nicht einfach, vor allem nicht in einer Gruppe, aber das möchte ich halt auch stark vermitteln. Also, dass man später im Leben, egal ob jetzt in der Wissenschaft oder auch außerhalb, in einem Team zusammenarbeiten muss, nicht? Vielleicht auch mit Leuten, die man nicht mag. Und dass man in der Gruppe trotzdem sich so organisieren muss, dass das Produkt, das dann rauskommt, gut ist, nicht? Und das ist, glaube ich, etwas, was man auch nie genug üben kann, dass man diese Fähigkeiten irgendwie auch lernt. Und so wie bei der Benotung ist es auch so, da gibt es eine Note dann, vor allem bei der Arbeit, die sich auf die Gesamtarbeit bezieht, ein Teil. Und ein Teil ist dann, bezieht sich dann darauf, was die einzelnen Studierenden geschrieben haben. Das heißt, es wird dann gewichtet unterschiedlich und so, dass beides wichtig ist, das Individuum und die Gruppe. Ja, das ist so mein methodischer Zugang derzeit. Also wie gesagt, es hat schon recht gut funktioniert. Ich war recht zufrieden mit den Ergebnissen und dieses Semester werden wir sehen, was da rauskommt. Und ja, das habe ich auch im Ausland gesehen, dass diese Gruppen arbeiten und so, dass das so auch mit Leuten, die man überhaupt nicht kennt oder so in Labors und so, ganz wichtig ist, dass man da sich schnell organisiert. Also da geht es wirklich um soziale Kompetenzen auch, nicht? Und die laufen wieder sehr über Sprache? Ja, sicher, nicht? Wie spreche ich jemanden an, den ich nicht mag? Oder den ich halt, der mir nicht sympathisch ist und ich muss mit dem halt auskommen den ganzen Nachmittag zum Beispiel. Also ich habe das so erlebt, als ich Studienaufenthalt in Australien gehabt habe, und ein Chemielabor absolviert habe, das war so ein Vorprüfungsfach für die Physik damals, da sind wir zufällig immer, bei jeder Laboreinheit zufällig mit jemand anderen zusammengewürfelt worden und die haben das bewusst gemacht und wir haben auch immer anderen Laborleiter gehabt und da war's, und wir haben die Aufgabe, das war 4-5 Stunden, eben mussten wir unsere Experimente durchführen und da ist es natürlich mal vorkommen, wenn da viele Studierende waren, dass man im Team mit einer Person war, wo man gemerkt hat, ja, die, keine Ahnung, die sind nicht so sympathisch oder die ist sehr dominant. Man muss dann schnell Analysen machen, nicht, wo jeder seine Stärken und Schwächen, wenn man nur wenig Zeit hat. Und wir haben alle dann dieselbe Note bekommen. Ne? Das heißt, das war eine gute Übung. Das könnte man in Österreich vielleicht teilweise mehr einbauen. Und nämlich mit der Note ist dann schon ein gewisser Druck da, dass man das auch tut, weil wenn es eh wurscht ist, dann Zeitdruck und, weil wir mussten ja das dort fertig bringen, wir haben nur einen Nachmittag Zeit. Nicht? Ja, das heißt, musst du selbst komplett organisieren. Zeitdruck und auch Notendruck. Ja, ja. Und es war keine schlechte Schule, nicht? Ja, natürlich später ist es dann. Weinerlich braucht man da nicht zu sein. Nein, nicht unbedingt. Aber dann später muss ich sagen, natürlich ist es schon auch so. So darf man das jetzt, glaube ich, so hart auch nicht sehen. In der Wissenschaft, ich spreche jetzt wieder aus meiner eigenen Erfahrung, man sucht sich seine Partner dann schon aus auch. Also wenn man dann mal die Leute kennt, die in einem, die Musikpsychologie zum Beispiel betreiben und so und im ähnlichen Forschungsbereich tätig sind, ist es schon auch so, dass man die internationalen Kooperationen vor allem aussuchen kann. Und das ist, glaube ich, ganz ein natürlicher Vorgang, nicht? Aber es ist nicht immer so. Das wollte ich auch nur sagen. Das ist, ja, das ist ganz wichtig. Jetzt schaue ich noch, ob ein bisschen Glück im ewigen Glückstee ist. Ja, bitte. Na, der, schon fast leer. Einen Tropfen. Aber der Tropfen, ich schenke dir noch. Den nehme ich noch, weil meiner ist schon kalt jetzt. Ich habe zu viel gesprochen und zu wenig getrunken. Aber ich darf nicht zu viel trinken, hast du gesagt. Nicht zu viel sprechen, habe ich. Nein. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe zu viel gesprochen. Naja, was? Gott sei Dank. Also du hast so viel gesprochen, wie mir gut war aufzunehmen. Und wenn, hoffentlich nicht zu schnell. Ich spreche immer zu schnell. Wenn uns jemand zuhört, man kann mit diesen technischen Methoden wirklich auch auf die Pause-Taste drücken und dann einmal etwas anderes machen. Und das wird auch wirklich gemacht. Ja. Ah, super. Ja. Gut, ja. Herrlich. Manuela. Du bist glücklich. Ja, absolut. Also, es ist ja immer unterschiedlich, wer mit wem man spricht, aber bei dir ist es wie eine Wolke, die da hereinkommt und Sachen erzählt, die in dem Fall ja wirklich nicht sehr am Tisch stehen. Also diese Zuckerdose. Die silberne und die Teekanne, die kann man ja wirklich sehen und auch angreifen. Aber beim Flow, beim F-Wort, das muss man irgendwie zugänglich machen. Mhm. Und das hast du eigentlich so erzählt, dass ich es gut verstehen kann. Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen beim Flow? Ich habe keine gefunden. Okay, auch gut. Ist gut, ja. Manuela Marin, vielen Dank für deinen Besuch. Ja, ich danke für die Einladung. Ja, es war sehr schön. Ja, mich hat es auch sehr gefreut. Dann drehen wir die Regler zu und das war's. Gut. Lob und Tadel, die Ausgabe 13. Danke. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich. Musik.